Sehen Sie, da fällt Ihnen auch nichts mehr ein, weil es das so in unserer Religion nicht gibt. Der Islam ist eine faule Ausrede, um ihre Viecher hier weiden zu lassen. Für mich steht fest, die haben hier herumgefackelt, weil sie unsere Lebensweise nicht leiden können. Ich glaube, so wird das nichts. Wenn du doch mit "Denken Sie mal an den Karfreitag oder Aschermittwoch" antworten willst, wähle Track 47. Die Schweinefleischregel ist ein reiner Mythos. Track 46. Wähle jetzt den gewünschten Track.